Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Vision. Mein Nacken war steif und mein Kopf schmerzte bei jeder Bewegung. Das hinderte mich nicht daran, Frau Herzog zu mustern, die mir gegenüber saß und drauf und dran war, meine neue Klientin zu werden. Sie trug zu viel Schminke und ihre Haare sahen aus, als hätte sie sich gleich mehrmals hintereinander in der Farbtube vergriffen. Offenbar bemerkte sie, dass ich höllische Qualen litt. Verspannt? Wahrscheinlich habe ich es wieder einmal beim Training übertrieben. 6 Stunden pro Tag sind einfach zu viel. Sie trainieren 6 Stunden täglich. Alle Achtung. Man kann nicht früh genug damit beginnen. Ein gutes Training löst Verspannung. Ja. Sie sollten den Trainingsplan überdenken. Das werde ich. Vermutlich lohnt es sich zwischendurch kurz aufzustehen und ein paar Schritte zu gehen. Sie trainieren liegend? Ich habe gehört, dass man sich schon in jüngeren Jahren auf ein Leben danach einstellen soll. Deshalb trainiere ich das Nichtstun. Täglich. Sie wollen sich zur Ruhe setzen? Irgendwann, aber noch nicht diese Woche. Das ist gut. Sie möchten mich engagieren? Das sagte ich bereits am Telefon. Ich habe einen Mord beobachtet. Die Polizei ist dankbar für solche Hinweise. Sie glaubt mir nicht. Und leider kann ich keine Beweise liefern. Wenn es einen Mord gab, gibt es auch eine Leiche und eine Person, die vermisst wird. Genau so sehe ich das. Übernehmen Sie den Fall? Wo haben Sie den Mord gesehen? Als ich an einem Grundstück vorbeiging. Ah. Die Vision war so deutlich wie selten. Ach, Sie hatten eine Vision. Ich bin Hellseherin. Oh. Erwähnte ich das nicht? Ja, vielleicht sollte ich mir das mit der Frühpensionierung doch noch einmal überlegen. Meine Visionen sind echt. Es ist mir bis zu 4.000 Franken wert, wenn Sie mir helfen, den Mord aufzuklären. Weshalb sind Sie so darin interessiert? Weil mich diese Visionen erst wieder loslassen, wenn ich mitgeholfen habe, den Fall zu lösen. Was genau haben Sie gesehen? Eine junge Frau, die erdrosselt wurde. Im Garten eines Hauses. Wer lebt in dem Haus? Eine alleinstehende Frau. Alleinstehende Frauen erdrosseln nur ganz selten junge Frauen. Haben Sie nur das Opfer gesehen oder auch den oder die Täter? Nur das Opfer. Aber es war eindeutig, dass sie erdrosselt wurde. Oh. Und das Opfer hat auffällige Narben auf der linken Gesichtshälfte. Wahrscheinlich Brandnarben. Ich werde mich mit der alleinstehenden Frau unterhalten. Es kann sein, dass der Mord vor längerer Zeit geschah. Ich werde mich auch mit dem Haus über seine Vorbesitzer unterhalten. Was aber ist, wenn der Mord zu einer Zeit geschah, als es noch gar kein Haus gab? Ich sah das Haus in meiner Vision. Und da war auch eine Mauer. Eine Mauer, die zum Haus gehört? Nein. Die Mauer war nur in meiner Vision. Sie muss etwas mit dem Mord zu tun haben. Das Wetter war unbeständig, doch das in Aussicht gestellte Honorar war so hoch, dass ich auch einen heftigen Regenschauer in Kauf nahm. Ich schluckte eine Schmerztablette und wartete, bis sie wirkte. Danach machte ich mich auf den Weg. Im Garten des Hauses, vor dem meine Klientin ihre Vision hatte, entdeckte ich eine Frau, die dem Regen standhielt und ein Loch grub. Was schauen Sie so blöd? Sie irren sich. Ich schaue intelligent und wundere mich. Ich kann in meinem Garten tun und lassen, was ich will. Solange Sie in dem Loch keine Leiche vergraben. In meinem Garten darf ich auch Leichen vergraben. Wie viel liegen denn da schon? Mozart ist der Dritte. Und die anderen waren auch musikalisch. Katzen sind nicht musikalisch. Sie beerdigen ihre Katze. Mozart wurde 16 Jahre alt. Das ist ein schönes Alter. Ist auf Ihrem Grundstück auch schon ein Mensch gestorben? Was ist denn das für eine Frage? Eine, auf die ich gerne eine Antwort hätte. Mein Mann starb an Krebs, aber das geht Sie alles nichts an. Haben Sie Kinder? Auch das geht Sie nichts an. Eine Hellseherin hatte die Vision, dass auf diesem Grundstück jemand ermordet wurde. Ermordet? Ja. In meinem Garten? Ja. Das ist Unsinn. Ich besitze nicht einmal einen Fernseher. Krimis interessieren mich nicht. Eine junge Frau soll erdrosselt worden sein. In meinem Garten kommen nicht einmal Schnecken gewaltsam um. Ich sammle sie ein und bringe sie in den Wald. Das ist keine schlechte Idee. Auf diese Art könnte man auch eine Leiche entsorgen. Haben Sie getrunken? Noch nicht, noch nicht. Möchten Sie mich zu einem Glas einladen? Ich trinke nur Kräutertee. Hm. Alles aus meinem Garten. Aber ich biete Ihnen nichts an. Verschwinden Sie! Sie hob drohend die Schaufel. Ich verließ das Grundstück und sah aus einiger Entfernung, wie sie ein Stoffbündel in das ausgehobene Loch legte. Wenig später traf ich auf einen Beamten, der Löcher in die Decke starrte. Das ist unser Dilemma, Maloney. Wenn wir effizient arbeiten und das Verbrechen an der Wurzel bekämpfen, ist es ruhig in der Stadt und wir haben kaum etwas zu tun. Sie könnten sich freiwillig auf einer der zahlreichen Baustellen melden und mit anpacken. Bereitschaft, Maloney. Es kann jederzeit etwas geschehen. Und dann sind die ersten Stunden entscheidend. Das ist nicht wie bei Ihnen. Zuerst kommen die Leute zu uns. Und wenn Sie nicht mehr weiter wissen, gehen Sie zu Privatdetektiven und Quacksalbern. Frau Herzog hat Ihnen vor einiger Zeit einen Mord gemeldet. Sie aber ziehen es vor, wegzuhören. Herzog? Ja? Ist die adlig? Hä? Oder ist das die Hellseherin? Sie ist sich sicher, dass Ihre Vision echt war. Es gibt keine echten Visionen, Maloney. Alles Einbildung. Je mehr Hellseher im Fernsehen ermitteln, umso mehr Leute glauben, dass sie Morde aufklären können. Die Leute bilden sich etwas ein. Ach, Frau Herzog hat gesehen, wie eine junge Frau erdrosselt wurde. Üble Sache, Maloney. Aber wir fanden keinerlei Hinweise auf ein Verbrechen. Die Beschreibung des Opfers passt zu keiner vermissten jungen Frau. Der Mordfall kann lange zurückliegen. Das ist typisch für Hellseher, Maloney. Sie glauben, etwas gesehen zu haben, aber wenn man sie befragt, sprechen sie in Rätseln. Wahrscheinlich hatte Frau Herzog einfach einen schlechten Tag. Normale Leute haben Albträume, Hellseher haben Visionen. Und Polizisten haben ein Dienstreglement. Kümmern Sie sich ruhig um den Mord, den es nicht gibt, Maloney. Ich warte auf echte Verbrechen. Ich fuhr zurück in mein Büro. Kaum hatte ich den feuchten Mantel abgelegt, erschien ein Mann, der so aussah, als hätte er den ganzen Tag im Freien verbracht. Er zeigte mir eine Karte, die so klein bedruckt war, dass ich nichts lesen konnte. Mein Name ist Charles Hiller. Wir sind Berufskollegen. Ich kann derzeit keinen Assistenten gebrauchen. Wir interessieren uns für das gleiche Haus. Ein Haus kann ich mir nicht leisten. Das Haus von Frau Adler. Ich habe gesehen, wie Sie mit ihr gesprochen haben. Und deswegen sind Sie mir gefolgt. Was wollten Sie von ihr? Was geht Sie das an? In der Nähe von Frau Adlers Haus wurde eine junge Frau zuletzt gesehen. Danach ist sie spurlos verschwunden. Falls Sie nach der jungen Frau suchen, habe ich schlechte Nachrichten. Sie ist vermutlich erdrosselt worden. Woher wissen Sie das? Eine Hellseherin hat es mir verraten. Eine Hellseherin? Ja. Sie hat gesehen, wie die junge Frau ermordet wurde? So ist es. Wie sah die junge Frau aus? Sie hatte Brandnarben auf der linken Gesichtshälfte. Das ist interessant. Zweifellos ist das interessant. Weshalb aber interessieren Sie sich dafür? Meine Klientin hat Brandnarben auf der linken Gesichtshälfte. Sie arbeiten für eine Leiche. Frau Cotti ist quicklebendig. Ich suche in Ihrem Auftrag nach einer Freundin, die spurlos verschwunden ist. Der Fall hatte eine interessante Wende genommen. Offenbar war die Vision meiner Klientin doch nicht so weit hergeholt. Hiller erzählte von seiner Klientin und ich schenkte mir einen Whisky ein. Normalerweise mag ich es nicht, wenn sich zu viel Leute in meinem Büro tummeln. Doch in diesem Fall schien es mir angebracht, da alle Informationen zu ein und demselben Fall liefern konnten. Sie haben den Angriff überlebt? Was für ein Angriff? Wovon redet sie? Wir sollten jetzt nicht in Hektik verfallen. Schön, der Reihe nach. Am besten erzählen Sie uns, Frau Cotti, nach wem Sie suchen. Claire Hofer, eine gute Freundin. Sie ist vor einem Monat spurlos verschwunden. Hat die Polizei nach ihr gesucht? Die Polizei glaubt, dass Claire untergetaucht ist. Hatte sie einen Grund, unterzutauchen? Es lief ein Strafverfahren gegen sie, wegen Beschaffungskriminalität. Claire Hofer ist drogensüchtig. Sie war im Methadonprogramm. Frau Cotti hat mich vor einer Woche engagiert, um nach Claire Hofer zu suchen. Ich habe erfahren, dass ihr Handy in jener Straße zuletzt geortet wurde, an der wir uns begegnet sind. Ich verstehe das alles nicht. Hatte Claire Hofer auch eine Brandnarbe im Gesicht? Weshalb reden Sie in der Vergangenheitsform? Ist Claire etwas zugestoßen? Frau Herzog ist Hellseherin, ansonsten aber eine durchaus patente Person. Ich kann mich auf meine Visionen verlassen. Und was haben Sie gesehen? Die meisten Hellseher taugen nur etwas zur Volksbelustigung. Was wissen Sie schon über Hellsehen? Mit einer Kristallkugel kann man mehr verdienen als mit harter Arbeit. Verlange ich Geld? Im Gegenteil. Ich bezahle einen Privatdetektiv, damit er einen Mord aufklärt. Mord? Sie haben gesehen, wie Claire ermordet wurde? Frau Herzog hat gesehen, wie Sie ermordet wurden. Ich? Das verstehe ich nicht. Das ist typisch für Hellseher. Wahrscheinlich hat sie irgendwo ihr Foto gesehen und gelesen, dass eine Frau vermisst wird und sich daraus eine Vision gezimmert. Ich zimmere Ihnen gleich eine Ohrfeige. Frau Herzogs Vision hat uns alle zusammengebracht. Auch wenn ich persönlich von solcherlei Hokuspokus nichts halte, sollten wir versuchen, uns zivilisiert anzuschreien. Ich schreie niemand an. Ich stelle lediglich fest, dass Frau Herzog eine Hochstaplerin ist. Wenn sie etwas weiß, um das Verschwinden von Claire aufzuklären, dann sollten wir ihr zuhören. Ich habe in meiner Vision gesehen, dass eine junge Frau erdrosselt wurde. Auf dem Grundstück von Frau Adler. Frau Adler gibt nicht gerade die klassische Mordverdächtige ab. Und die junge Frau hat ausgesehen wie ich? Ja, ich habe sie gesehen. Bin ich jetzt in Lebensgefahr? Das weiß ich nicht. Ich bin keine Wahrsagerin. Was ich sehe, hat sich alles bereits ereignet. Ich bin bereits ermordet worden. Sie verwirren meine Klientin mit diesem Habakuk. Das ist kein Habakuk. Weltweit arbeitet die Polizei mit Hellsehern zusammen, um ungelöste Verbrechen zu lösen. Vielleicht bin ich tot und habe es nicht bemerkt. Sie sind nicht tot. Diese Hellseherin hat einen an der Waffel. Vielleicht wurde in der Vision etwas verwechselt. Anstatt Frau Hofer hat sie Frau Gotti gesehen. Vermutlich stimmt auch der Ort des Verbrechens nicht 100%. Auf meine Visionen kann ich mich verlassen. 100%. Und ich bin am Leben. Zumindest 90%. Was haben Sie sonst noch gesehen? Eine Mauer. Claire wurde eingemauert. Die Mauer kann auch symbolisch für etwas anderes stehen. Und was soll eine symbolische Mauer bedeuten? Dass der Mörder Maurer ist, zum Beispiel? Nachdem wir uns ausgetauscht haben, schlage ich vor, dass Sie alle wieder mein Büro verlassen, damit ich in aller Ruhe ein Whisky trinken kann. Sie werden meine Ehre wiederherstellen und den Mord aufklären. Die Ehre einer Hellseherin wiederherstellen? Wie soll das gehen? Soll er Frau Corti ermorden, nur damit sie Recht behalten? Sie. Ehe sie sich auf Herrn Hiller stürzen konnte, ging ich dazwischen. Wir tauschten unsere Visitenkarten und danach verließ er zusammen mit Frau Corti mein Büro, während Frau Herzog mir bei einem Glas Whisky Gesellschaft leistete. So etwas ist mir noch nie passiert. Vielleicht ist die Klimaverschiebung daran schuld. Es gibt Menschen, die spüren das Wetter im Knie. Sie spüren es bei ihren Visionen. Ich habe einen Mord gesehen. Und in der Straße, in der ich den Mord gesehen habe, wurde das Handy einer vermissten Frau geortet. Wenn die vermisste Frau tot ist, muss irgendwo eine Leiche zu finden sein. Ich wollte es vor Frau Corti nicht aussprechen, aber ich befürchte, dass die Tote tatsächlich eingemauert worden ist. Ja, dann werde ich die Straße abklappern und nach neuem Mauerwerk suchen. Und ich werde mich in Trance versetzen und versuchen, mit der Toten Kontakt aufzunehmen. Hier in meinem Büro? Ja, was ist, wenn sich die Tote hier wohlfühlt und mich danach unter meinem Schreibtisch belästigt? Ich glaube nicht, dass es klappen wird. Meine Visionen kommen sehr spontan. Ich kann sie mir nicht herbeiwünschen. Ja, wir könnten gemeinsam die Straße abgehen. Ich würde gerne mit Frau Adler sprechen. Boah, das lässt sich machen, lässt sich mal. Allerdings ist sie mit einer Schaufel bewaffnet und sie hat mir angedroht, diese auch zu benutzen. Ich spüre manchmal, ob ein Mensch ein Verbrechen begangen hat. Oh, dann sollten wir jetzt gemeinsam losspüren. Sie halten nicht viel von Hellseherei, nicht wahr? Oh, gegen ein entsprechendes Honorar werde ich ein glühender Verfechter von fast allem. Vielleicht hat Frau Corti etwas mit dem Verschwinden ihrer Freundin zu tun. Wie kommen Sie darauf? Hat der Whisky Sie inspiriert? Es muss eine starke Verbindung zwischen den beiden Frauen geben. Etwas, das mit dem Verbrechen zu tun hat. Wir verabredeten uns am späteren Nachmittag vor dem Haus von Frau Adler. Sie war damit beschäftigt, Schnecken einzusammeln und alles andere als erfreut, mich wiederzusehen. Gibt es keine Gesetze gegen Menschen wie Sie? Möchten Sie sich eines aussuchen? Wir sind hier, um ein Verbrechen aufzuklären. Ich bin Hellseherin. Das ist sehr gut. Schreiben Sie mir die Lottozahlen auf einen Zettel und dann verschwinden Sie. Hellsehen und Wahrsagen sind zwei verschiedene Dinge. Das ist wie Blumenkohl oder Brokkoli. Manchmal bleibt einem keine andere Wahl. Ich pflanze kein Gemüse an, nur Kräuter. Daraus mache ich Tee. Den Sie uns glücklicherweise nicht anbieten. So ist es. Wurde in Ihrem Haus kürzlich eine Mauer gebaut? Wozu soll ich eine Mauer bauen? Sehe ich so aus, als hätte ich nichts Gescheiteres zu tun? Vielleicht wurde in einem anderen Haus in dieser Straße kürzlich gebaut. Was die anderen machen, interessiert mich nicht. Gehen Sie jetzt. Wir taten ihr den Gefallen. Meine Klientin behauptete, dass sie bei Frau Adler nichts gespürt habe. Da es mir auch so ging, überlegte ich mir künftig als Hellseher durch die Straßen zu wandeln. Ich verwarf den Gedanken rasch wieder und fuhr zurück in mein Büro. Unterwegs erhielt ich einen Anruf, der mich in eine ganz andere Richtung dirigierte. Üble Sache, Maloney. Der Mann ist niedergeschlagen worden und starb an seinen Kopfverletzungen. Und weshalb wollen Sie mich unbedingt hier haben? Wir fanden in seiner Brieftasche Ihre Karte. Die verteile ich oft und gerne. Auch an Berufskollegen? Der Tote ist Privatdetektiv. Diese Berufsgruppe lebt gefährlich. Statistisch gesehen sind auch Sie längst überfällig, Maloney. Ein Blick auf den Toten genügte. Charles Hiller trug die gleichen Kleider, die er am Mittag in meinem Büro getragen hatte. Seine Leiche wurde neben seinem Wagen gefunden. Vermutlich hatte ihm der Täter aufgelauert. Der Tote wurde in die Gerichtsmedizin gefahren und ich unterhielt mich mit dem Polizisten über die mühselige Kleinarbeit, mit der sich unsereins herumplagen muss. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Kaum jemand kann noch in Zusammenhängen denken. Alles wird isoliert betrachtet. Das ist wie ein Kreuzworträtsel, bei dem man Zeile um Zeile betrachtet. Erst das große Muster ergibt einen Sinn. Und dieses große Muster werden Sie mir zweifellos gleich groß auf den Parkplatz malen. Auf A3 liegt die Leiche und wo? Wo ist der Täter? Wenn ein Privatdetektiv ermordet wird, hat das fast immer mit dem Fall zu tun, an dem er gerade arbeitet. Was wissen Sie darüber? Es geht um eine verschwundene junge Frau, die möglicherweise erdrosselt wurde. Hiller wurde auch von dieser hellsehenden Verrückten engagiert? Eine Freundin der Verschwundenen hat ihn engagiert. Dann ist tatsächlich jemand verschwunden. Eine junge Frau. Das ist leider nicht mehr so ungewöhnlich. Junge Frauen lernen jemanden im Internet kennen, lassen alles stehen und liegen und schon landen sie in einer Abo-Falle, aus der sie nicht mehr herausfinden. Abo-Fallen bringen keine Privatdetektive um. Wenn Hiller im Zusammenhang mit dem Verschwinden der jungen Abo-Falle ermordet wurde, dann muss der Mörder hier in der Nähe zu finden sein. Das ist anzunehmen. Vermutlich hat er sich zuvor oder hier auf dem Parkplatz mit ihm getroffen. Das werden wir berücksichtigen, Maloney. Zuerst aber werden wir seine Handydaten auswerten und uns den Tatort auf Google Earth anschauen. Vielleicht ist ja während der Tatzeit eines der fotografierenden Autos vorbeigefahren. Wenn es nach Ihnen ginge, würde die ganze Stadt mit Videokameras überwacht. Dann könnten Sie gemütlich im Büro sitzen und warten, bis alle Bilder ausgewertet werden. Videoüberwachung hat Zukunft, Maloney. Früher haben sie die Menschen geduckt, wenn sie eine Kamera sahen. Heute winken sie. Jeder möchte gern im Fernsehen kommen. Und sei es nur als Verdächtiger in einem Mordfall. Bei jedem Mord melden sich Leute, die behaupten, die Tat begangen zu haben. Wenn wir anhand eines Videos nachweisen können, dass besagte Person zur Tatzeit am anderen Ende der Stadt gegen einen Baum pinkelte, hilft uns das enorm weiter. Wer nicht erkannt werden will, verkleidet sich. Da hilft auch keine Videokamera. Es gibt äußere Merkmale, die man nicht verstecken kann. Zudem fallen verkleidete Menschen auf. Es würde genügen, Verkleidungen auf öffentlichem Raum zu verbieten. Wunderbar, wunderbar. Polizistin ohne Uniform, da wird mir warm ums Herz. Uniformen sind keine Verkleidung. Apropos Uniform, Maloney. Wir testen im Moment Uniformen mit Nanotechnologie. Ah. Die sind selbstreinigend und auch Schusslöcher reparieren sich umgehend selber. Ha, vielleicht sollte man auch Ihr Gehirn mit ein wenig Nanotechnologie nachrüsten. Klein genug ist es ja schon. Ein guter Polizist denkt ganzheitlich. Die emotionale Intelligenz ist genauso wichtig wie die IV. IQ. Am nächsten Morgen versammelte ich Frau Cotti und Frau Herzog in meinem Büro. Beide waren bestürzt, als ich ihnen vom Mord erzählte. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe nichts gespürt, das auf eine unmittelbare Gefahr hindeuten würde. Ich dachte, Sie spüren nur Ereignisse, die bereits geschehen sind. In letzter Zeit bin ich mir nicht mehr so sicher. Ach. Vielleicht transformiere ich langsam von der Hellseherin zur Wahrsagerin. Ach. Ich transformiere gleich von einer netten jungen Frau zu einer Mörderin. Wir sollten in Ruhe darüber reden, was gestern genau vorgefallen ist. Hat Herr Hiller Sie darüber informiert, wen er aufsuchen wollte? Er hat gesagt, dass er eine Idee hat und dass er schon bald weiß, was mit Claire geschehen ist. Das war unmittelbar, nachdem wir ihr Büro verließen. Ganz einfach. Ich habe ihn inspiriert. Ja. Was war das für eine Idee? Und was genau hat ihn darauf gebracht? Unser Gespräch gestern. Meine Vision. Sie hat ihn inspiriert. Und das, nachdem er sich über mich lustig gemacht hat. Es hatte was mit der Liste zu tun, die ich ihm gegeben habe. Sie haben ihm eine Liste gegeben? Freunde und Bekannte von Claire. Wir sollten die Liste gemeinsam durchgehen. Es sind nur Namen. Weshalb sollten Sie uns weiterbringen? Es muss mit meiner Vision zu tun haben. Vielleicht habe ich ihr Gesicht gesehen, weil die Brandnarbe der entscheidende Hinweis ist. Feuer, Brand, Narbe, da versteckt sich vielleicht ein Name des Täters. Ich kenne niemand, der Feuer oder Narbe heißt. Können Sie mir die Liste faxen? Faxen? Ja. Wie geht das? Ja. Haben Sie keine E-Mail? Oder dann geben Sie sie mir telefonisch durch. Brandley! Hä? Es gibt Menschen, die heißen so, nicht wahr? Brandley ist nicht auf der Liste. Eine Stunde später hatte ich alle Namen. Ich ging sie durch und wiederholte das einige Male, bis ich plötzlich eine Vision hatte. Es dauerte eine weitere Stunde, bis die Vision zu einem konkreten Verdacht wurde. Und es wurde Abend, bis ich mit einem Beamten und einem Haftbefehl einen Mann aufsuchte, der einschlägig vorbestraft war. Was soll das? Gab es einen Zeugen? Wir benötigen keine Zeugen, Herr Wandeler. Uns genügt ein Geständnis. Ich streite alles ab und behaupte das Gegenteil. Das hat mir mein Anwalt gesagt. Nur nichts zugegen. Sie waren mit Claire Huber befreundet? Ja, kann schon sein. Ja. Mein Gehirn hat ein wenig gelitten. Wissen Sie, Drogen, Alkohol, you name it. Wir nahmen Sie gleich im Namen des Gesetzes auf der Stelle. Oh, der ist ja schlimmer als ein Tinnitus. Über Krankheiten macht man keine Scherze. Gestehen Sie den Mord. Ich habe Claire nicht umgebracht. Vorher haben Sie sich nicht mal an sie erinnert. Okay. Wir waren mal zusammen. Nichts Ernsthaftes. Ihr Handy wurde in jener Straße geortet, in der Sie bis vor 2 Wochen gewohnt haben. Sie hat sie aufgesucht. Wollte sie drogen. So geht das nicht, Maloney. Das ist keine Verhörtechnik. Man muss ihn in falsche Sicherheit wiegen. Das funktioniert immer. Herr Wandeler! Wir wissen, dass Sie keinen auf Liege was zuleide tun können. Und wir wissen auch, dass Sie keine Privatdetektive ermorden. Trotzdem würde es uns interessieren zu erfahren, weshalb Sie Charles Hiller erschlagen haben. Mir brummt der Schädel. Können Sie nicht leiser reden? Nach einem Geständnis werde ich mucksmäuschen still. Das kann ich bestätigen. Okay. Aber zwei Morde lasse ich mir nicht anhängen. Claire wurde Stoff, hat sich einen Schuss gesetzt und ist da mitten in der Nacht gestorben. Ich habe einen Kumpel angerufen, der sich in sowas auskennt, und der hat sie dann, ja, weggeschafft. Charles Hiller hörte von der Vision einer Hellseherin. Sie hatte eine Mauer gesehen. Anhand der Liste schloss er, dass die Mauer ein Symbol für ihren Namen war. Mauer, Wand, Wandeler. Moment! Ein Symbol für eine Mauer? Ja. Dieses Rätsel werde ich lösen. Er tauchte plötzlich auf und behauptete, dass ich Claire ermordet hätte. Oh, ich war schlecht drauf und bin ihm gefolgt. Sie geben den Mord zu! Er schreit ja immer noch. Das ist sein Naturell. Wenn er flüstert, weckt er die halbe Stadt auf. Wenn er noch einmal schreit, ziehe ich mein Geständnis zurück. Es kehrte Stille ein. Wandeler wanderte hinter Gitter. Die Leiche von Claire Huber wurde nicht gefunden und die Hellseherin bekam ein paar Monate später eine eigene Fernsehsendung, in der sie erfolglos versuchte, alte Kriminalfälle zu lösen. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die Vision. Philip Maloney, der Krimi-Klassiker. Präsentiert von oxabank.ch, Ihrem Partner für Sparen und Anlegen.